endlich, endlich wird mein Gott. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir reichen müssen, wieder von mir reichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir reichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein von mir reichen müssen, wieder von mir reichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir reichen müssen. Ich in dem Herren Kraft, da hab ich Adlers Eigenschaft, da fahr ich auf von dieser Erde, im Laufe sonderbar zu werden. Wo geschieh es heute noch? Wo geschieh es heute noch? Oh, geschieh es heute, oh, geschieh es heute noch. Oh, geschieh es heute, heute, geschieh es heute noch. Endlich, endlich wird mein Gott. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir reichen müssen, wieder von mir reichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir reichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Gott wieder von mir weichen müssen. Endlich,